Erster im 11. Jahr, am ersten Tag des 3. Monats, sprach Gott zu mir. Zweiter Gott sagte, sprich zum König von Ägypten. Wer ist so groß wie du? Dritter, ein großer Baum stand im Libanon. Er war schön und sehr hoch. Vierter, viel Wasser machte ihn groß. Das Wasser floss überall um ihn herum. Fünfter, er war größer als alle anderen Bäume. Er hatte viele lange Äste. Sechster, Vögel wohnten in seinen Zweigen. Viele Völker lebten in seinem Schatten. Siebter, der Baum war groß und schön. Seine Wurzeln hatten viel Wasser. Achter, kein Baum im Garten Gottes war so schön wie dieser Baum. Neunter, ich machte ihn schön. Alle Bäume im Garten Gottes wollten so sein. Zehnter, Gott sagt, der Baum wurde sehr hoch. Er wurde stolz auf seine Größe. Elfter, ich gab ihn einem starken Anführer. Er bestrafte den Baum für seine bösen Taten. Zwölfter, fremde Völker fällten ihn. Seine Äste fielen in die Täler. Alle Völker gingen weg. Dreizehnter, Vögel und Tiere blieben auf dem Totenholz. Vierzehnter, kein Baum soll mehr so stolz sein. Alle müssen sterben. Fünfzehnter, Gott sagt, als er starb, stoppte ich das Wasser. Alle Bäume wurden schwach. Sechzehnter, die Völker hatten Angst. Der Baum kam tief in die Erde zu den Toten. Siebzehnter, seine Helfer kamen auch zu den Toten. Sie lebten vorher in seinem Schatten. Achtzehnter, Pharao, du bist wie dieser Baum. Du wirst sterben. Das sagt Gott.